Erster ein Lied von David für den Leiter der Musik. Zweiter Gott, bitte höre mein Gebet. Bitte verstecke dich nicht vor mir. Dritter höre auf mich und antworte mir. Ich bin sehr traurig. Vierter meine Feinde schreien laut. Sie sind böse und hassen mich. Fünfter mein Herz tut weh. Ich habe große Angst vor dem Tod. Sechster ich zittere vor Angst. Ich fürchte mich sehr. Siebter ich wünsche mir Flügel wie ein Vogel. Dann würde ich wegfliegen. Achter ich würde weit weg in die Wüste fliegen. Dort würde ich bleiben. Neunter ich will schnell weglaufen. Ich will weg von dem Sturm. Zehnter Herr, stoppe ihre Worte. In der Stadt gibt es viel Streit. Elfter böse Menschen sind überall in der Stadt. Es gibt viel Not. Zwölfter alles ist kaputt. Die Menschen lügen und sind sehr gemein. Dreizehnter kein Feind beleidigt mich. Das könnte ich noch aushalten. Vierzehnter aber du bist es. Du warst mein Freund und mein Begleiter. Fünfzehnter wir waren gute Freunde. Wir sind zusammen zum Haus Gottes gegangen. Sechzehnter der Tod soll sie holen. In ihrem Herzen ist viel Bosheit. Siebzehnter ich rufe zu Gott. Der Herr wird mir helfen. Achtzehnter ich bete am Abend und am Morgen. Gott hört meine Stimme. Neunzehnter er rettet mich und gibt mir Frieden. Viele waren gegen mich. Zwanzigster Gott hört mich. Er bestraft die Menschen ohne Angst vor Gott. 21. Mein Freund hat seine Freunde angegriffen. Er hielt sein Wort nicht. 22. Seine Worte sind weich wie Butter. Aber sein Herz will Krieg. 23. Gib Gott deine Sorgen. Er wird für dich sorgen. 24. Gott bestraft die bösen Menschen. Aber ich vertraue dir.